Tatsächlich reagierten Sizilianer ganz besonders empfindlich auf jede Ansprache durch einen Polizisten. Der Anblick einer Uniform, kommentierte ein zeitgenössischer Autor in einer Zeitschrift, heißt für sie entweder Steuereintreibung, Wehrpflicht oder Festnahme, weshalb Männer umgehend Reißaus nehmen und Frauen und Kinder zu Stein erstarren. Petrosino wollte davon nichts wissen. Er erklärte McAdoo, das alles habe weder mit Kultur noch Genen zu tun, sondern mit Geld, Taktik, Aufmerksamkeit und der Ernsthaftigkeit, mit der die Amerikaner sich der Black Hand annehmen. »Wissen Sie, was meine Landsleute sagen, wenn sie über Amerika reden?«, fragte er den Commissioner angeblich. »Sie sagen, ein Italiener hat es entdeckt, die Juden und die Iren beherrschen es. Geben Sie den Italienern auch ein wenig Macht, und die Dinge werden sich ändern.« Sicher belegt ist dieser von Petrosinos italienischem Biografen Arrigo Petacco zitierte Ausspruch nicht. Petacco nennt keine Quelle für den wunderbaren Satz. In den zeitgenössischen Zeitungen ist er nicht zu finden. Gut möglich, dass er dem Wunschdenken eines italienischen Autors entsprang, der sich über die Behandlung seiner Landsleute empörte. Doch auch falls Petacco bloß nicht widerstehen konnte, sich das Zitat selbst auszudenken, trifft es die Sache doch im Kern. Es ging um die Macht in New York City, darum, wer sie besaß und darum, ob den Italienern ein Anteil davon zustand und sei es nur, um sich vor gewaltsamem Tod zu schützen. McAdoo blieb standhaft. Er legte sein Veto gegen das Italian Squad ein. Der Stadtrat unterstützte die Entscheidung. Petrosino war verzweifelt. Seine Landsleute wurden entführt und ermordet, doch den Herrschern Manhattans war das gleich. Das galt nicht nur für das NYPD. Auch die Gerichte, davon war Petrosino überzeugt, nahmen die Taten der Black Hand nur selten ernst. Die Höchststrafe für versuchte Erpressung lag bei 2,5 Jahren. Ersttäter kamen noch glimpflicher davon. In Franklin Park, New Jersey, wurde ein fleißiger Erpresser, der seine Briefe mit »Präsident der Black Hand« unterzeichnet hatte, zu gerade mal 8 Monaten Zuchthaus verurteilt. Beging ein Italiener irgendein Verbrechen außer Mord, schrieb der Journalist Frank Marshall White, der schärfste Beobachter der Black Hand in New York, kam es kaum je vor Gericht oder drang auch nur an Ohren jenseits der Italienerkolonien. Seit Roosevelt im Weißen Haus saß, war Petrosino im Department auf sich allein gestellt. Nie ist in den vielen hunderten Artikeln über seine Karriere davon die Rede, dass sein erster Mentor, Clubber Williams, ihm je zur Seite gesprungen wäre. An italienische Politiker konnte er sich nicht wenden. Die Italiener waren zwar die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe New Yorks, in der politischen Verwaltung jedoch kaum vertreten. Gejammer verkniff sich Petrosino allerdings nicht nur aus Überzeugung, sondern weil er andernfalls noch die letzte Unterstützung verloren hätte, über die er verfügte, die der Öffentlichkeit. Petrosino konnte kein Entgegenkommen erwarten, schrieb ein Journalist, also bat er gar nicht erst darum. Die Presse allerdings, die hatte er auf seiner Seite. Petrosino, der unbestechliche Modernisierer, war zum Lieblingsthema der Tageszeitungen geworden.